Bewegung, die ihr tritt den Weg. Das Zentrum der Macht kontrolliert ein Programm. Binäres System plant Automatik im Mann. Am Rande des Raums als Faktor bewegt. Technologischer Kreis, in dem sich alles bewegt. Right size for my bike and my chair.

Together.